Bill Hogan und Mary Sire wurden letzte Mittwoch Mann und Frau. Als sie drin standen vor dem Standesamt, wusste er nicht, woher ihr Brautkleid stammt. Aber sie wusste seinen Namen nicht genau. Billy Logan sagte neulich mir, mir genügt ein kleiner Teil von ihr. Das Schwein! Dürfte ich die Herren jetzt bitten, die dreckigen Lumpen abzulegen und sich anständig herzurichten? Schließlich ist das nicht die Hochzeit eines irgendjemand. Polly, darf ich dich bitten, dass du dich um die Fresskörbe kümmerst? Ist das das Hochzeitsessen? Ist alles gestohlen, Mac? Natürlich, natürlich. Ach, ich möchte wissen, was du machst, wenn es an die Tür klopft und der Sheriff kommt herein. Das werde ich dir zeigen, was dein Mann da macht. Alle berittenen Konstabler sind selbstverständlich in Daventry. Sie holen die Königin ab, wegen der Krönung am Freitag. 2 Messer und 14 Gabeln. Für jeden Stuhl ein Messer. So was von Versagen. Lehrlingsarbeit ist das, nicht die Arbeit reifer Männer. Habt ihr denn keine Ahnung von Stil? Man muss doch Chippendale von Louis XIV unterscheiden können. Wir wollten eigentlich die wertvollsten Sachen bringen. Sieh dir mal das Holz an. Das Material ist absolut erstklassig. Psst. Gestatten, Captain... Polly, komm mal her. Gestatten Sie, Captain, dass wir Ihnen am schönsten Tag Ihres Lebens, in der Maienblüte Ihrer Laufbahn, wollte sagen, Wendepunkt, die herzlichsten und zugleich dringendsten Glückwünsche darbringen und so weiter. Sehr ekelhaft, dieser gespreizte Ton. Also kurz und gut, Kopf hoch, altes Haus. Ich danke dir. Es war nett von dir, Matthias. Ja, das sind Herzenstöne. Na also, Kopf nicht sinken lassen, alte Schaluppe. Das heißt, was den Kopf betrifft, den darf er nicht sinken lassen. Halt die Schnauze! Deine Zoten kannst du bei deiner Kitty absetzen. Das ist die richtige Schlampe dafür. Mac, sei nicht zu ordinär. Also, da möchte ich doch protestieren, dass du Kitty eine Schlampe... Ach so, da musst du protestieren! Und überhaupt, Zoten nehme ich ihr gegenüber niemals ins Maul. Dazu achte ich Kitty viel zu hoch. Was du vielleicht gar nicht verstehst, so wie du gebaut bist. Du hast gerade nötig, von Zoten zu reden. Meinst du, Luzi hat mir nicht gesagt, was du ihr gesagt hast? Da bin ich überhaupt ein Glacé-Handschuh dagegen. Komm, kommt, es ist doch Hochzeit. Meine Hochzeit. Was, Polly? Oh, diese Dreckhaufen musst du um dich sehen am Tage deiner Eheschließung. Das hättest du dir auch nicht gedacht, dass dein Mann so von seinen Freunden im Stich gelassen würde. Da kannst du was lernen. Ich find's ganz hübsch. Oh, Quatsch. Vom im Stich lassen ist doch gar keine Rede. Eine Meinungsverschiedenheit kann doch überall mal vorkommen. Deine Kitty ist ebenso gut wie jede andere. Aber jetzt rück mal mit deinem Hochzeitsgeschenk heraus, alte Münze. Ja, nochmal los. Los, komm mal. Da. Ach, ein Hochzeitsgeschenk. Das ist aber nett von Ihnen, Herr Münz, Matthias. Schau mal her, Mac, was für ein schönes Nachthemd. Vielleicht auch eine Zote, was, Captain? Das ist schon gut. Wollte dich doch nicht kränken damit an diesem Ehrentage. Na? Und meine Standuhr? Chippendale. 14. Das ist großartig. Ich bin so glücklich. Ich finde keine Worte. Ihre Aufmerksamkeiten sind so fantastisch. Schade, dass wir keine Wohnung dafür haben, nicht, Mac? Na, betrachte es als den Anfang. Aller Anfang ist schwer. Dank dir auch bestens, Walter. Na, räumt mal das Zeug da weg. Das Essen. Ich habe natürlich wieder nichts mitgebracht. Sie dürfen mir glauben, junge Frau, dass mir das sehr unangenehm ist. Herr Hakenfinger Jakob, das hat rein gar nichts zu sagen. Die ganzen Jungs schmeißen nur so mit Geschenken um sich. Und ich stehe so da. Sie müssen sich in meine Lage versetzen, aber so geht's mir immer. Ich könnte Ihnen da Lagen aufzählen. Mensch, da steht Ihnen der Verstand still. Da treffe ich neulich die Spelunken-Jenny. Na, sag ich, alte Sau. Das ist das beste Essen, das du an diesem Tage kosten wirst, Polly. Darf ich bitten? Schöne Teller. Savoy Hotel. Die Mayonnaise-Eier sind von Selfridge. Es war noch ein Kübel Gänseleberpastete vorgesehen, aber den hat Jimmy unterwegs aus Wut aufgefressen, weil er ein Loch hatte. Man sagt unter feinen Leuten nicht Loch.